Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann solltet ihr diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Wir haben eine freie Themennacht heute, also ihr könnt anrufen. Der Erste, der angerufen hat, ist Michael und Michael ist 53 Jahre alt. Guten Morgen. Grüß dich, Domian. Hallo Michael, dein Thema. Ha, aufgeregt. Ich habe eine Erfindung für blinde Menschen, die ich nie auf dem Markt platzieren konnte. Aha, was für eine Erfindung ist das? Und zwar ist es eine Orientierungshilfe für blinde Menschen. Das könnte auch als Sehhilfe tituliert werden. Man könnte sagen, eine Kamera für blinde Menschen. Eine Kamera? Ein Fotoapparat? Ja, so ungefähr könnte man es sagen. Ein Fotoapparat für Blinde? Also, na, das schau mal, ja, die Platte, die vor dir liegt, zum Beispiel, die, wo du immer was draufschreibst. Ja. Ne? Mhm. Kannst dir vorstellen, also diese Platte hat lauter kleine Löcher, kleine Vertiefungen. Mhm. Und in jeder dieser Vertiefungen sitzt ein kleines Tröpfchen Freon, eine Flüssigkeit mit Siedepunkt von 20 Grad. Mach's mal nicht zu ausführlich, nicht zu technisch. Ganz einfach. Lass mich fragen. Du hast einen Apparat, ich übersetze es mal profan, einen Apparat erfunden, quasi einen Fotoapparat für blinde Menschen. Welche Fotos kann man machen mit diesem Apparat? Also du kannst dir vorstellen, dass du Fotos machen kannst in der Qualität eines Linolschnitts ungefähr. Du bekommst... Also kann man mit diesem Apparat durch die Welt gehen und meinetwegen den Kölner Dom fotografieren? Das könntest du. Ja. Und du würdest das Abbild vom Kölner Dom bekommen, ja, als wie wenn du ein Schwarz-Weiß-Bild hast mit sehr hohem Kontrast, ein sehr kontrastreiches Schwarz-Weiß-Bild. Aber was hat der Blinde davon? Auf dieser Platte, deswegen versuche ich es mit dieser Platte zu erklären, auf dem Display dieses Fotoapparates, mhm, wird dann dieser Kölner Dom zum Beispiel dargestellt. Dort, mhm, wo viel Licht ist, mhm, also der Himmel zum Beispiel, mhm, wird sich diese Platte leicht nach oben wölben. Mhm. Dort, wo wenig Licht ist, also wo der Kölner Dom steht, wo es dunkel ist, wird diese Platte etwas vertieft sein. Dein blinder Mensch kann dann diese Umrisse ertasten von diesem Kölner Dom. Also im Klartext ist das dann, man macht ein Foto, ja, und dieses Foto kann man befühlen, sodass der blinde Mensch, so wie du es gerade ausgedrückt hast, ertasten kann, was da drauf ist. Richtig. Ist ja eine tolle Erfindung. Aber wie geht das jetzt beispielsweise mit Farben, wenn man einen Sonnenuntergang fotografiert? Eine Farbe kann man ja nicht fühlen. Du kannst es dir so vorstellen, wenn du den Sonnenuntergang fotografieren würdest in Schwarz-Weiß, mhm, und mit sehr hohem Kontrast, mhm, dieses Bild kannst du dann reproduzieren. Also die Farben werden nicht in dem Maße sichtbar sein. Du wirst Grautöne nicht darstellen. Gut, aber das kann ich ja dann nicht fühlen. Das kannst du nicht fühlen. Nee. Also entweder die Platte ist oben, also die Platte ist leicht erhöht, mhm, oder nicht. Ja, also das heißt, man kann nur Fotos machen, dass es auch dann was bringt für den blinden Konsumenten, wo es um Gegenstände quasi geht, die man auch ertasten kann in irgendeiner Form. Also Farben geht zum Beispiel nicht. Den Mond kann man auch nicht fotografieren. Ja, den können wir vielleicht fotografieren. Das geht nicht, aber zum Beispiel jetzt Dinge, die zum Beispiel ein blinder Mensch geht in ein Museum und, mhm, möchte gerne etwas in diesem Museum, eine Statue. Die Umrisse, mhm, der Statue, die, mhm, wird er ertasten können auf diesem Display. Ist ja eigentlich eine tolle Sache. Ist ja eigentlich eine tolle Sache. Also sieht dieser Apparat genauso aus wie ein normaler Fotoapparat? Er wäre größer natürlich, das Display wäre größer, dass, ja, es entsprechend, okay, aber vergrößert ist. Vergleichbar mit einem Fotoapparat schon. Ja. Ja. Es gibt zwei Anwendungen, Domian. Einmal diese Hightech-Variante eines, mhm, Fotoapparates, mhm, und einmal die Variante, die funktioniert nur mit Licht praktisch und ist ganz einfach in der Produktion. Deswegen wollte ich versuchen, dir es zu erklären mit dieser Platte, die vor dir ist. Ja, lass es mal lieber sein, weil so ein technisches Verständnis habe ich nicht. Aber ich glaube, ich habe schon verstanden, wie das Ding grob funktioniert. Technisch muss ich das ja auch gar nicht verstehen. Es ist ja im Prinzip eine tolle Erfindung. Es ist praktisch ein Display für Blinde. Ja. Kann man es sich damit vorstellen? Auch für einen blinden Menschen, das Display eines Handys zum Beispiel, wäre für einen blinden Menschen dann auch tastbar. Ja. Eigentlich müsstest du damit doch sehr viel Geld verdienen. Die Erfindung konnte ich nicht auf den Markt platzieren. Mhm. Von der Industrie wurde das abgelehnt, von vielen Firmen, die ich angeschrieben habe, dankend abgelehnt. Mhm. Als ich dann detailliert nachgefragt habe, weil das Ding doch wirklich auch funktioniert, wurde mir gesagt, der Markt ist einfach zu klein, es lohnt sich nicht. Achso, wäre denn dieser Apparat sehr teuer? Diese Hightech-Variante wäre schon in der Entwicklung relativ teuer. Es dreht sich nur um die Entwicklung eines Displays. Also wie teuer wäre so ein Apparat hinterher? Das Display, wenn es dann nachher in größere Stückzahlen entwickelt werden würde, würde vielleicht, was weiß ich, 200, 300 Mark kosten. Vielleicht das geht dann. Ja. Wie kommst du darauf? Bist du selbst blind? Nein. Oder hast du in deiner Umgebung einen Verwandten, einen Freund, der blind ist? Bei mir um die Ecke ist ein Haus, in dem viele blinde Menschen wohnen. Aber das hat direkt damit nichts zu tun. Und ich unterhalte mich halt oft. Ach so, und sehe doch. Halt eben, wie diese blinde Menschen auch da durch die Umgebung laufen. Sie haben ja keine Ahnung, wie so eine Straße aussieht, ja. Wie ein also, Haus aussieht, wie ein Baum. So kam die Idee auch zustande, durch die Nachbarschaft der blinden Mitbewohner in deinem Viertel. Ja, richtig. Ja? Was sagen denn jetzt die blinden Menschen, mit denen du sicher darüber gesprochen hast? Finden die das eine tolle Erfindung oder sagen, die brauchen wir eigentlich nicht? Also ich habe das mehreren Leuten schon erklärt, finden es sehr, sehr interessant. Ich habe auch einen Preis auf der Erfindermesse in Nürnberg da vor vielen Jahren bekommen für das Ding. Finden es sehr interessant, würden es sehr, sehr toll finden, wenn das wirklich existieren würde, wenn es das gäbe. Jetzt hoffe ich, dass irgendein Firmenboss zugeschaut oder zugehört hat, der so etwas produzieren könnte und vielleicht doch jetzt auf die Idee kommt oder doch mal nachdenkt und sagt, Mensch, das ist eigentlich eine tolle Sache, können wir machen. Versuchen wir mal auf den Markt zu bringen. Es wäre super, es wäre für so eine Entwicklungsfirma wie Philips oder sonst etwas, Siemens, ein Griff in die Portokasse, das Ding zu entwickeln. Die also, zwar nicht wenn die Chefs von Philips oder Siemens oder wie auch immer sich bei uns melden, reichen wir natürlich gerne deine Telefonnummer weiter für die Erfindung, ein Fotoapparat für Blinde. Es wäre ein Display für blinde Menschen. Ja. Der Fotoapparat ist sekundär. Das Verstehe. Wichtige ist das Display. Das könnte man eben dann für Handys und so auch benutzen, wie du gerade gesagt hast. Zum Beispiel. Ja. Oder eine Waschmaschine, der Blinde könnte sie spüren, könnte ertasten, wie heiß das Wasser drin ist. Steht dann 60 Grad drauf oder wie auch immer. Also wenn sich jemand meldet, wir reichen es gerne weiter. Es würde mich riesig freuen. Interessant, was alles so erfunden wird. Und danke für deinen Anruf und viel Erfolg. Ganz wichtig dabei, ich kann und werde kein Geld damit mehr verdienen. Es ist Stand der Technik, also jeder kann die Idee haben, dass sie machen möchte. Ach so. Ich will kein Geld damit haben. Ja. Okay, aber die Idee sollte unters Volk. Findest du, finden wir vielleicht alle auch. Ich danke dir vielmals. Alles Gute, Michael. Erfolg mit deiner Sendung. Dankeschön, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft diese Nummer an. Sabrina hat angerufen und Sabrina ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Sabrina. Hallo Domian. Deine Sendung finde ich ganz klasse, auch selbst an deine Psychologen und dein Team. Dankeschön. Finde ich ganz klasse. Sehr freundlich von dir. Und zwar, ich bin deprimiert, ich bin in einem Zustand, sage ich jetzt mal, ich bin wie versteinert. Und zwar, ein ganz großes kriminelles Bluttat hat sich am Samstag zugetragen. Ein was? Ein kriminelles? Eine kriminelle Bluttat. Mhm. Und zwar, mein Nachbar ist eine italienische Familie. Mhm. Und der Mann hat am Samstagmorgen um 6.45 Uhr seine Frau getötet, erschossen. Und dann um 9.15 Uhr sich selbst gerichtet. Das waren die besten Nachbarn, die ich seit 16 Jahren gekannt habe, die mir ans Herz gewachsen sind, die in meinem Hause gewohnt haben, das Nachbarn sind. Und ich bin so entsetzt. Ich kann es dir gar nicht sagen, Domian. Ich habe eine Familie verloren, mit denen ich eine Anbindung hatte. Wir haben gefeiert im Garten. Wir also Freunde. Richtig, genau. Hatte diese Familie Kinder? Die Familie hat 4 Kinder, ja. Der Kleinste ist 16, der Mittlere, der nächstgrößere ist 19, der andere ist 21, die größte Tochter ist 27. Wie viele Kinder waren denn in der Wohnung, als das passiert ist? 4 Kinder waren in der Wohnung, beziehungsweise die größte Tochter ist stiften gegangen mit 27. Die hat die Flucht ergriffen. Was, und irgendwann was genau kam ist denn die da? Polizei bei uns, stand dann die Kripo vorm Haus mit 6, 7 Wagen, die Feuerwehr, Rettungswagen, es war ganz dumm, es war ganz schlimm. Was ist denn da genau, was ist da genau vorgefallen, weißt du das? Vorgefallen ist das von vor 2 Monaten. Und zwar, ich kam abends von Arbeit nach Hause, es war so 21.15 Uhr, und da habe ich mit ihm gesprochen, da traf ich ihn. Und da kam er mit der Polizei aus der Wohnung, abgeführt in Handschellen. 2 Tage später habe ich ihn angesprochen, ich sag, na Antonio, ich sag, sag mal, was ist los? Die haben dich ja mit Handschellen abgeführt. Und da sagte er zu mir, ich habe etwas getan, was ich hätte nicht tun sollen. Was war das? Und er hat mir es nicht genau sagen wollen. Er hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht und meine Frau ist weg. Aber das ist vor 2 Wochen gewesen. Das war vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten. Hast du irgendwas über vielleicht andere Nachbarn oder über die Frau dann doch später erfahren, was da nun los war? Das muss wie so ein Ehedrama gewesen sein. Er wollte auf die Frau irgendwie einwirken und sie hat gesagt, lass mich in Ruhe und ich habe das noch gehört. Und sie ist abgehauen daraufhin? Und sie ist dann abgehauen, ist zu den Kindern gezogen. Mhm. Das heißt, er hat nur noch alleine in dieser Wohnung hier gelebt. Aber sie ist dann doch zurückgekommen? Nein, sie ist nicht mehr zurückgekommen. Deswegen hat er ja diese Bluttat getan. Wo ist denn die begangen worden, die Bluttat? Diese Bluttat ist vor einem Restaurant geschehen, wo sie als Putzfrau arbeitete. Ich dachte, die wäre in der Wohnung passiert. Nee. Und die erste Bluttat ist passiert um 6.45 Uhr vor einem Lokal in Frankfurt am Main, wo sie geputzt hat. Wie hat er sie genau getötet? Er hat sie mit dem Rücken getötet. Also sie war am Putzen und er kam von hinten und hat sie in den Rücken geschossen mit 25 Schuss in den Rücken. 25 Schuss. So, und die Kinder saßen oben. Langsam. Das ist ja alles so unglaublich schlimm. Ja. 25 Schuss. Lass mich fragen. Mit 25 Schuss in den Rücken. Ja. Und dann hat er sofort sich selbst gerichtet. Dann ist er stiften gegangen. Er hat seine Frau tot dort liegen lassen und ist zu Fuß geflüchtet. Und die Polizei suchte ihn dann unterwegs, weil sie nicht wussten, ob er mit dem Fahrrad geflüchtet ist oder ob er zu Fuß geflüchtet ist. Ja. Und die Polizei und die Kripo standen schon hier im Anschlag mit den angezogenen MG und standen schon rund um die Wohnung. Die war also rundherum abgesperrt. Wir mussten alle aus dem Haus, weil es war also... Also er ist dann in die Wohnung geflüchtet? Richtig, er ist dann in die Wohnung geflüchtet und stand oben am Fenster mit der Waffe. Und dadurch, dass ich einen Einfluss hatte auf ihn, hat die Kripo zu mir gesagt, weil sie wollten ihn dann festnehmen. Und da sagte die Kripo, versuchen Sie ein bisschen auf ihn einzuwirken. Und er stand oben am Fenster. Welches Stockwerk? Mit der Waffe im ersten Stock, mit der Waffe in der Hand. Und da habe ich noch gedacht, du bist ja geschützt durch die Kripo, die haben kugelsichere Westen gehabt. Und da habe ich noch gedacht, ja, Angst in dem Sinne möchte ich nicht sagen, sondern... Du hast auf ihn eingewirkt. Wie hast du auf ihn eingewirkt? Ich habe zu ihm gesagt, Antonio, lass die Waffe fallen, du machst dich unglücklich. Hat er darauf etwas geantwortet? Nichts, er hat mich nur er hat so ein bisschen eine Miene verzogen, also als Gutsprech, er wollte mir sagen, ja, soll ich jetzt tun oder soll ich es nicht tun, hat so ungefähr. Dann hat er es vor euren Augen getan? Ja. Das heißt, du hast gesehen, wie der Mann sich erschossen hat? Ja. Wie hat er sich erschossen? Er hat sich die Waffe an den Kopf gesetzt und hat sich die Kugel in den Kopf gejagt. Ist er dann aus dem Fenster gefallen? Nein, er ist rückwärts auf die Toilette gefallen. Man hat den Schlag noch gehört. Währenddessen waren 4 Kinder in der Wohnung. Ja. Das ist ja ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ganz schrecklich war auch, der Sohn war gestern Abend bei mir, der Jüngste, der 16-Jährige, und sagte zu mir, Sabrina, weißt du was, mein Papa war letzte Woche bei mir, und sagte, wenn er geht, rottet er die ganze Familie aus. Dann habe ich zu dem Stefano noch gesagt, Stefano, sag das nochmal, das ist nicht wahr. Der wollte seine ganzen Kinder... Das kannst du kennst diese Leute 16 Jahre. Ja, 16 das kannst Jahre. Du dir gar nicht vorstellen, was da los ist. Denn nach 16 Jahren Freundschaft kann man ja einen Menschen so einschätzen und weiß, was los ist. Richtig, wir haben draußen im Garten schon gegrillt, wir haben gefeiert. Also eine gute nachbarschaftliche... eine ganz enge Freundschaft. Ja. Und du weißt aber jetzt letztendlich nicht, warum er so zornig auf seine Frau war. Ist die fremdgegangen? Ist da irgendwas was vorgefallen? Nein, sie ist abgehauen, weil er sie mit irgendetwas bedroht hatte vor 2 Monaten. Und was war der Grund dessen? Warum hat er sie bedroht, weißt du? Keine Ahnung. Ja. Das ist ja eine Tragödie allerersten Ausmaßes. Und man kann aber dann in diesem ganzen Leid und in dem Unglück auch noch froh sein, dass er eben die 4 Kinder nicht auch noch erschossen hat. Ja. Ich habe gerade das Blatt neben mir liegen. Ich habe das extra aufgehoben aus der Zeitung. Ich kann es dir ein klein wenig vielleicht ein bisschen zitieren. Ein Italiener hat am Samstag im Stadtteil Frankfurt-Bornheim seine Ehefrau erschossen und sich wenige Stunden später selbst getötet. Wie die Polizei mitteilte, war es am frühen Morgen vor einem Lokal zu einem Streit zwischen der 54-jährigen Mann. Ja, du hast es jetzt erzählt, das muss man nicht mal vorlesen. Ja, ja. War er sofort tot, nachdem er geschossen hatte? Ja. Ja, er war sofort tot. Bist du dann mit der Polizei in die Wohnung, um dich um die Kinder zu kümmern? Oder hat das alles die Polizei alleine dann gemacht? Die Polizei ist mit den Kindern auf die Wache gefahren, hat die Kinder erstmal mitgenommen. Wobei das ja junge Erwachsene sind, also Kinder. In Sicherheit gebracht. Mhm. Du sagst das zwischen. Also Sicherheitsverwahrung, die haben die erstmal mitgenommen auf die Wache und haben sie erstmal behutsam einen Kaffee gegeben und was zu essen. Das ist wahrscheinlich jetzt das ganz große Gespräch bei euch in der Nachbarschaft und unter allen Leuten. Wir sind alle wie gelernt. Wir sind alle unfassbar. Schreckliche Geschichte. Und ich sitze nachts im Bett und bin am Weinen und ich höre nachts, kannst du dir vorstellen, Domian, wie das ist, wenn du nachts im Bett liegst und hörst so einen dumpfen Knall im Ohr? Ja, und du hast es ja auch noch gesehen. Ne? Richtig. Du hast es ja auch gesehen. Richtig. Ich konnte mir das nicht vorstellen, Domian. Das war eine Familie, die waren... Domian, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Eine ganz liebe und nette Familie. Das hätte man dem Mann nicht so getraut. Du bist ja quasi jetzt mitbeteiligt an dem Ganzen, weil du so nur dran warst, mit ihm noch gesprochen hast und das eben auch gesehen hast. Insofern hat das für dich ja auch eine Schockwirkung jetzt, und das Ganze. Der größte Schock war am Freitag, wo ich mit ihm am Freitagabend so gegen 17 Uhr gesprochen habe. Und da sagte er, wenn ich gehe, gehe ich nicht alleine. Ich habe aber nicht gewusst, dass er eine Waffe besitzt. Hätte ich gewusst, dass er eine Waffe besitzt, hätte ich seine Frau noch gewarnt. Wobei man ja auch nicht an so etwas denkt, wenn jemand sagt, wenn ich gehe, dann denkt man ja, nur gut, der geht dann halt, ne? Der verlässt seine Frau. Ja. Also ich merke ja, wie du das auch, wie emphatisch du das erzählst, dass du wirklich unter Schock noch stehst. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt redest. Ist das in Ordnung? Das ist ganz schlimm. Ich glaube das, ich glaube es. Peter heißt mein Psychologe heute Nacht. Du legst bitte auf und wir rufen dich sofort wieder an. Und dann habt ihr ganz viel Zeit miteinander zu reden und er wird dir sicher auch ein bisschen helfen können. So eine Erste-Hilfe-Maßnahme in Sachen Schock. Alles Gute, liebe Sabrina. Domian, deine Sendung finde ich ganz klasse. Ich habe deine Sendung bisher immer verfolgt. Dankeschön, sehr nett von dir. Bitte. Wir rufen dich gleich an. Tschüss, Sabrina. Alles klar, tschüss. Morgen haben wir ein Thema, übrigens eine Themennacht. Und das Thema morgen heißt, ich klage an. Wer von euch sagt diesen Satz und meint damit vielleicht einen Menschen, ein Mensch, der euch sehr viel Schlimmes angetan hat, sodass ihr sagt, diesen Menschen, das muss jetzt nicht wörtlich gemeint sein im Gericht, sondern ich erhebe einfach Anklage gegen diesen Menschen, weil er mir das und das angetan hat. Oder vielleicht ein Umstand oder vielleicht auch eine Krankheit, die euer Leben völlig zerstört hat und aufgrund dessen ihr all das nicht mehr tun könnt, was ihr gerne hätte tun wollen. Das Thema morgen, ich klage an, das kann sich um einen Menschen handeln, es kann sich um einen Umstand handeln, es kann aber auch um eine Sache gehen. Also morgen eine ganze Stunde bei uns, ich klage an. Jetzt bin ich verbunden mit Sascha und Sascha ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Sascha. Dein Thema, Sascha. Also mein Thema ist, warte, ich will dir mal eben sagen, du bist echt ein super Typ, ey. Dankeschön. Und sehr freundlich. Super. Danke. So, mein Thema ist, meine Freundin hat mich betrogen. Ja. Es ist zwar schon lange her, 2 Jahre, aber irgendwie, ich komme da nicht drüber weg. Weil wie lange seid ihr denn insgesamt jetzt zusammen schon? Zusammen sind wir jetzt seit 4 Jahren. Und kennen tue ich sie seit 6 Jahren. Was ist denn vor 2 Jahren passiert? Ja, warte, das Problem war, das war mein eigener Cousin. Das war, wo ich das gehört habe, das war ein Schock für mich. Ein richtiger Schock. Ja, hast du mit dem Cousin bis dahin auch ein enges Verhältnis gehabt, ein freundschaftliches Verhältnis, oder war es halt nur ein Verwandter? Nee, das war ein richtig enges Verhältnis. Wir haben dann alles zusammen gemacht, Disco gegangen. Ja, also so fast wie ein Bruder, so. So ungefähr. Dennoch, was ist da genau passiert? Wer hat da wen angebaggert und wie ist es dazu gekommen, vor 2 Jahren, dass deine Freundin mit deinem Vetter, mit deinem Cousin das gemacht hat? Ja, also es war im Sommer, vor 2 Jahren im Sommer, und ich war mit Freunden unterwegs. Und meine Frau, also meine Freundin, die stand an so einem Laden und wir standen da alle. Ich bin los und sie ist dann mit ihm irgendwie spazieren gegangen. Ja, und da, an so einem Waldstück. Am helllichten Tag. Am helllichten Tag, das war im Sommernacht. 7 Uhr war das ungefähr. Ja, ich habe das ja bis vorher sonst gar nicht erst gewusst. Wir lagen eines Abends im Bett. Meine Freundin sagt zu mir, ja, mein Cousin, das ist doch ein Arsch und so. Ich frage sie, warum? Ja, und ich sagte mir, ja, kennst du ihn doch. Ja, ich sag, wie? Ja, dann wollte sie mich auf ihn aufsetzen. Eins nach dem anderen. Was ist genau damals passiert? Es war Sommer vor 2 Jahren, es war an einem Abend um 7 Uhr. Du warst mit deiner Freundin und ihm unterwegs und dann haben die beiden sich separiert von euch, von dir und sind irgendwo hingegangen. Ja, ich bin ja vorher schon weggegangen. Du warst vorher schon weggegangen? Ich war vorher schon weg. Ja, und sie sind dann spazieren halt gegangen. Und er hat dann halt angegraben. Und sie wollte erst nicht. Und dann hat sie sich aber überreden lassen. Und an so einer Straße, also in so einem Waldstückchen war das. Mitten in der freien Natur. Ist es dann einmal passiert, ja sicher. Und ist es auch bei dem einmal geblieben? Das ist bei dem einmal geblieben, ja. Und dieses hast du erst kürzlich erfahren von deiner Freundin? Nein, das habe ich schon, das weiß ich jetzt schon auch fast 1,5 Jahre. Wer hat es dir denn damals erzählt? Ja, meine Freundin. Die hat es dir erzählt. Aber wiederum auch erst 1/2 Jahr später. Ja, sicher. Hat sie so von sich aus erzählt oder war da irgendwas durchgesickert und du hast nachgehakt? Nee, das hat sie, das heißt erzählt, kann ich nicht sagen. Sie hat das ungefähr, sie wollte mich auf ihn aufhetzen. So, als ob er schuld gewesen wäre, sie vergewaltigen wollte, so in der Art. Und dann habe ich nachgehakt. Über 1 Stunde lang abends im Bett. Ich wollte das genau wissen. Also sie hat ihn beschuldigt, dass er sie vergewaltigt hat, oder wie? So ungefähr war das. Und damit fing sie an, das zu erzählen auch? Ja, genau, deswegen haben wir das zu erzählen. Glaubst du das, oder glaubst du, dass es auf beiderseitigem... Nein, das war auf beiderseitigem. Aha. Weil, das war auf beiderseitigem, weil ich habe sie dann ja gelöchert, dann hat sie mir das ja erzählt. Und dann habe ich auch eine Gegenüberstellung gemacht. Ach so. Oh, wie spannend und wie aufregend. Ja, und dann... Das heißt, du hast den Cousin und sie zusammengebracht? Ja. Und du warst dabei? Ja. Und dann hast du quasi um Stellungnahme und Aussage gebeten? Genau. Oder sie gefordert? Genau. Und dabei kam heraus, dass sie gerne mitgemacht hat? Genau. Von ihm vielleicht die Initiative ausging, aber er hat gerne mitgemacht. Sie hat gerne mitgemacht? Genau so war es. Hat er sich entschuldigt bei dir? Ach, absolut nicht. Der fand das noch toll. Aber war das nicht eine sehr beklemmende Situation, ihr drei da zusammen und das wurde so alles auf den Tisch gelegt? Für die beiden, für meine Freundin ja, denke ich mal. Aber für dich auch? Für meinen Cousin, aber der fand das ganz lustig. Das ist so ein Typ, der findet das ganz lustig. Nun ist das ja alles eine ganze Weile schon her, vor allen Dingen der Vorfall ist 2 Jahre her, sagst du. Warum beschäftigt dich das heute immer noch so sehr? Weil erstens mal, es war einer aus meiner Familie, mit dem ich so eng Kontakt hatte. So, zweitens, ich habe mit meiner Freundin eine kleine Tochter. Ist die Tochter nach diesem Vorfall entstanden danach, oder vor? Danach. Die ist danach entstanden. Und das Problem ist, ich liebe sie nicht mehr. Aber ich mag sie noch. Aber als ich 2 Jahre alt war, bin ich von Heim zu Heim gewandert. Mein Vater hat sich nie um mich gekümmert. Ich wollte sie damals... Hat denn die Tatsache, dass du deine Freundin nicht mehr liebst, hat das damit zu tun, dass sie damals fremdgegangen ist? Ja, natürlich. Ja, so natürlich ist es nicht. Ja. Ihr hat es doch, so habe ich das gerade verstanden, schon leid getan. Ihr hat es leid getan, und klar. Sie hat sich auch entschuldigt bei dir. Das hat sie auch gemacht. Aber irgendwie, die konnte mir keinen Grund nennen. Die konnte mir nicht sagen, warum. Tja, das ist ja auch sehr schwierig bei solchen Sachen oftmals. Ja, und jetzt durch meine Tochter, ich wollte sie damals schon verlassen. Aber meine Familie hat auf mich eingeredet, mach das nicht und so, willst du so werden wie dein Vater, kümmerst du nicht um dein Kind und sowas. Ihr lebt zusammen in einer Wohnung, ihr drei? Ja, wir leben zusammen in einer Wohnung, ja. Aber dann muss es ja auch ständig zu Spannungen kommen zwischen dir und deiner Freundin, wenn die Gefühle bei dir nicht mehr so in Ordnung sind. Domian, fast jeden dritten, vierten Tag. Wie sehen die Spannungen aus? Was macht ihr? Streitet ihr? Schreit ihr euch an? Oder? Ja, ich halte das vor. Wir schreien uns an. Du hältst dir das heute immer noch vor, nach 2 Jahren? Ich halte dir das heute noch vor, Domian, ehrlich. Aber das ist auch krass, finde ich. Ja, ich weiß, Sascha, weißt du, es kann ja sowas mal passieren. Und das ist wirklich beschissen. Da gibt es gar nichts zu reden. Aber man muss ja auch vergeben. Und wenn man jemanden lieb hat, muss man ja auch irgendwann sagen, okay, entweder hättest du dich damals sofort trennen müssen oder du musst irgendwann einmal Strich drunter machen. Vor allen Dingen, wenn sie dir keinen neuen Anlass gegeben hat, dass du eifersüchtig bist. Und so scheint es ja zu sein, wie du es mir jetzt geschildert hast. Ja, ja, so ist es auch. Also, das Mädel ist in den letzten 2 Jahren dir absolut treu gewesen, ne? Ja. Absolut. Und da ist auch nie wieder was gelaufen mit dem Vetter, mit dem Cousin. Nein. Ja, das ist doch schon mal alles sehr gut. Und sie hat sich entschuldigt bei dir. Und da bohrst du heute nach 2 Jahren immer noch drauf rum? Ja, aber das hat mich, Domian, das hat mich so verletzt. Das glaube ich ja. Das glaube ich ja, aber du hast, ist ja völlig klar, da will ich dir ja gar nicht reinreden. Das verstehe ich. Aber man muss dann ja auch irgendwann in die Zukunft gucken. Somit hast du deine Gegenwart und deine Zukunft eigentlich kaputt gemacht, indem du 2 Jahre in dieser Runde gebohrt hast. Wahrscheinlich nervt das deine Freundin auch wahnsinnig. Die wird ja sagen, was soll ich denn noch machen? Mehr als 1000 Mal entschuldigen kann ich mich ja nicht. Ja, genau das hast du auch gesagt. Genau das hast du auch gesagt. Ja, aber ist doch verständlich. Würde ich genauso an ihrer Stelle machen, wenn du mir 2 Jahre in Ohren liegen würdest damit. Ja, wie lange willst du, nehmen wir mal an, ihr würdet zusammenbleiben. Willst du das die nächsten 10 Jahre noch machen? Und was für einen Sinn hat das? Ja, gar keinen Sinn. Ja, eben, da lebst du nur ganz egoistisch deine Gefühle immer und immer wieder aus und kümmerst dich gar nicht um die gemeinsame Verantwortung der Beziehung und hast dich nicht um die Zukunft gekümmert und um die Gegenwart. Hast nur mal nach hinten geguckt, nicht nach vorne. Ja. So, jetzt frage ich dich nochmal. Dich ärgert das ungeheuer und du bist verletzt in deinem Stolz und es ist der Cousin gewesen. Alles gar kein Thema. Liebst du sie wirklich nicht mehr? Nein. Domian, das war für mich wie soll ich das best erklären? Wie so ein Schuss mitten ins Herz. Dann will ich dir sagen. Jetzt kann man viel reden, du hättest in den letzten 2 Jahren das und das machen müssen. Das hast du nicht getan und die 2 Jahre sind jetzt Vergangenheit. Mhm. Wenn du jetzt ganz klar, wirklich, ganz klar für dich sagst, ich liebe diese Frau nicht mehr. Ich finde die nett oder ich mag sie, aber ich liebe sie nicht mehr. Und wir haben uns fast jeden zweiten, dritten Tag in den Haaren. Und da ist so ein kleines Stöpselmädel von 2 Jahren. Ja. Dann finde ich das nicht richtig, dass ihr noch zusammen seid und zusammen auch wohnt. Denn dieses kriegt eure Tochter alles mit, dass Mama und Papa sich nicht verstehen. Und die Spannungen kriegt das Kind absolut immer mit, wenn ihr Streit habt. Dann ist die saubere und klare Lösung, ist sich zu trennen und zu versuchen, einen ordentlichen freundschaftlichen Kontakt zu haben. Dass du dich um das Kind oft kümmerst, dass sie sich um das Kind kümmert, dass ihr euch besucht. Aber geht, um Gottes Willen, geht auseinander, weil das, ihr tut niemandem Gutes damit. Du dir nicht, du ihr nicht und so weiter. Und dem Kind schon gar nicht. Ja, sicher. Ja, aber auch wenn du diese persönlichen Erfahrungen hast, von wegen Heim und Verlassen und wenn die Familie dir Druck macht. Ja, Domian, aber es liegt auch in meinem Interesse so, weißt du, dass mein Kind eine Familie hat, wo es aufwachsen kann, nicht hin und her gerissen wird. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber da muss man irgendwann an die Realitäten auch halten. Die Familie ist jetzt kaputt. Die ist kaputt. Das ist nur mal passiert. Du liebst deine Freundin nicht mehr, deine Frau. So, jetzt muss man sehen, dass man das Beste daraus macht. Das Kind soll ja nicht hin und her gerissen werden. Genau das darf nicht passieren. Jetzt sollst du dich gütlich mit deiner Freundin einigen, wie ihr jetzt miteinander lebt. Also nicht mehr in einer Wohnung. Und wie das mit dem Kind geregelt ist. Und damit das Kind einen schönen, regelmäßigen Kontakt zum Papa hat und zur Mama. Ich garantiere dir, dass das für das Kind besser ist und für euch auch. Und ihr werdet auch viel entspannter. Vielleicht wirst du sogar eine ganz gute freundschaftliche Beziehung aufbauen können zu deiner Freundin, wenn erstmal so diese nötige Distanz da ist. Ja, das kann natürlich sein. Ist meine Meinung. Und mehr kann ich eigentlich zu dem Fall auch nicht sagen, Sascha. Ja, sicher. Ich wünsche gutes Gelingen, wenn du jetzt was unternimmst. Und ich hoffe, dass du was unternimmst. Das mache ich auf jeden Fall. Alles Gute. Alles klar, Donald. Tschüss, Sascha. Grüß dein Team von mir. Mach ich. Das ist super, das Team. Dankeschön. Tschüss. Isabel, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Isabel. Was ist dein Thema? Und zwar geht es um meine Eltern. Die haben sich letztes Jahr im Sommer getrennt. Weil mein Vater hat durchs Internet eine neue Freundin kennengelernt. Und darauf sind wir 3 Monate oder 4 Monate hingezogen. Ja, und jetzt ist der Gericht. Wo seid ihr hingezogen? Nach Friedberg. Also zu ihm seid ihr gezogen? Ja, zu ihr. Ja. Ich verstehe es nicht. Zu ihm oder zu ihr? Zu der Frau, ja. Frau. Und wie viele 3 Kinder seid ihr? Ja. Wie alt sind die? Sie hat 3 Kinder von der vorigen Ehe. Die sind, die jüngste ist 3, die mittlerste ist 13, die andere ist 18 geworden. Und du sagst aber, wir sind dahin gezogen. Wer ist jetzt wir? Mein Vater und ich. Ach, da ist nicht noch ein Geschwister dabei? Nee. Mhm. Ja. Und jetzt geht das natürlich los mit dem Gericht. Warum bist du, muss ich mal fragen, mich wundert das so ein bisschen, warum bist du mit deinem Vater zu der neuen Frau gezogen? Warum bist du nicht bei deiner Mutter geblieben? Oder warum hast du dich nicht selbstständig gemacht und hast dir eine eigene Wohnung gesucht? Ja, ich war, zu der Zeit war ich nur 17 und da habe ich mich noch eher zu meinem Vater hingezogen gefühlt. Na, das ist ja nicht unbedingt ein Grund, wenn man 17 ist, dass man sich seinem Vater hingezogen fühlt. Warum nicht, ja. Warum bist du nicht bei deiner Mutter geblieben? Weil meine Mutter hatte sich 17 Jahre nicht um mich gekümmert. Ach so. Deswegen, ich hatte noch nie so ein enges Verhältnis zu ihr. Das heißt, die Eltern haben auch gar nicht zusammen gelebt all die Jahre? Doch, das schon, aber das schon. Die sind halt nur wegen mir zusammengeblieben. Aber dann hat es nicht mehr geklappt. Dann kam die. Gut, also das habe ich jetzt verstanden. Jetzt bist du mit deinem Vater zu der neuen Frau, die wiederum 3 Kinder hat. Hingezogen. Und wo liegt jetzt das Problem? Ja, jetzt geht das eine Jahr ist jetzt vorbei. Und jetzt geht's zu dem Gerichtstermin wegen der Scheidung. So, und ich habe mit meiner Mutter letztens noch gesprochen und sie hat gesagt, wenn ich gegen sie aussage, dass halt Ende ist mit kontaktmäßig so. Also die Mutter setzt sich quasi unter Druck. Genau. Eigentlich würdest du aber für deinen Vater aussagen wollen. Ja. Was würdest du denn deiner Mutter vorwerfen? Ja, dass sie sich 17 Jahre halt nicht um mich gekümmert hätte. Und dass sie halt das Jahr, wo ich mit meinem Vater weggezogen bin, kein Anteil für mich gezahlt hat. Also ist die emotionale Bindung zu deiner Mutter eigentlich gleich null, ne? Genau. Dann verstehe ich so ganz richtig den Konflikt nicht. Dann könntest du doch sagen, okay, die kann mir drohen, was immer sie will. Ich sage für meinen Vater aus und dann ist halt das Verhältnis kaputt oder gänzlich kaputt zwischen mir und meiner Mutter. Ja, ich will halt beiden nicht wehtun. Ich weiß nicht. Schwer zu erklären. Ja, aber versuch es mir trotzdem zu erklären. Du hast eigentlich überhaupt gar keinen Draht zu deiner Mutter. Nee. Die hat dich, du sagst, die ganzen Jahre vernachlässigt, hat sich nicht um dich gekümmert. Genau. Und deine Bezugsperson war immer der Vater. Ja. Und du hast eigentlich auch gesehen, dass in der Ehe, nach deinem Geschmack hat der Vater sich besser verhalten. Ja. Ja. Dann verstehe ich nicht, dass du dennoch irgendwie versuchst, beiden gerecht zu werden. Ja, ich weiß nicht, das ist schließlich meine Mutter. Ich will ja auch Kontakt mit ihr halten, egal was sie gemacht hat, aber... Ich will beiden halt nicht wehtun. Wobei das natürlich so ein Problem ist, ne? Wenn du jetzt nichts sagst, dann ist dein Vater wahrscheinlich traurig und du tust dem weh. Und wenn du was sagst, dann ist sie beleidigt und du tust ihr weh. Ja. Ne? Wie steht denn dein Vater jetzt dazu? Weiß er, dass sie dich quasi unter Druck setzt? Ja, das wird ja, er meinte, ich sollte das auf dem Gericht alles erwähnen. Ja. Ich weiß aber jetzt absolut nicht, was ich dazu sagen soll. Hat er denn jetzt auch versucht, dich so ein bisschen aufzuhetzen gegen sie? Teils. Der macht es halt immer hinten rum. Also hängst schon richtig zwischen den Stühlen, ne? Genau. Ja, also bei aller Liebe und aller Verbundenheit zu deinem Vater, hast du an ihm auch so ein bisschen was zu kritisieren und zu mäkeln? Absolut nicht. Absolut nicht? Nee. Aha. Absolut nicht. Ich will gerade so, weil ich, wenn mir das so so spontan herauskäme, wie bei dir gerade, dass du nichts zu kritisieren hast an deinem Vater und dass du eigentlich voll auf seiner Seite stehst, dann würde ich das vor Gericht auch so sagen, finde ich. Ja, mein Vater hat früher immer meine Mutter ersetzt, wo man normalerweise Mädchen mit Frauenproblemen zu der Mutter gehen sollen, bin ich zu meinem Vater gegangen. Mein Vater hat halt meine Mutter ersetzt für mich. Um was genau geht es denn in diesem Gerichtsverfahren? Es geht um den Unterhalt und halt um die Scheidung. Und da meine Familie halt sehr viel lügt, von meiner Mutter jetzt die Seite, und sagte der Anwalt von meinem Vater, dass ich halt das führende Licht wäre. Hättest du auch Sorge, dass du bedroht wirst von der Seite? Von dieser Familienseite, von der Mutterseite, wenn du das nicht mal. Also Isabel, das ist so schwer, sich da hineinzuversetzen, aber so aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, würde ich an der Stelle eigentlich für den Vater aussagen. Mach genau das, was du für wahr hältst und für richtig hältst. Mhm. Und wohin dein Herz schlägt. Und so wie du es jetzt mehrfach unterstrichen hast, schlägt es ihr zu dem Vater hin. Und wenn du die Schuld auch wirklich bei ihr siehst und mit ihr nur wirklich nicht zu Rande kommst oder über so viele Jahre nicht zu Rande gekommen bist, dann sagt das auch so aus. Ich finde das in Ordnung. Ja. Obwohl ich natürlich auch verstehen kann, dass du gerne mit beiden, aber der Konflikt ist ja jetzt nicht neu. Wenn du hast ja erzählt, dass das seit Jahren so geht und dass deine Mutter seit Jahren sich überhaupt nicht um dich kümmert und dich sehr vernachlässigt. Das sagt ja auch sehr viel aus. Ja. Anders wäre der Fall ja noch, wenn du jetzt bis vor kurzem noch ein gutes Verhältnis eigentlich mit zu ihr gehabt hättest und aufgrund eines Streites oder so das eskaliert wäre. Aber so ist es ja nicht. Ja doch, ich bin ja vor 3 Monaten hier wieder zurückgezogen. Ich wohne jetzt bei meinem Freund. Mhm. Und bevor ich mit meinem Freund wieder zusammengekommen bin, mhm, wir waren früher schon mal zusammen, da hatte ich mal 2 oder 3 Wochen bei ihr gewohnt. Mhm. Und das legt sie jetzt halt aus, dass sie mich finanziell unterstützt hätte und da ist gar nichts von wahr. Also noch eine Lüge mehr. Genau. Ja. Ich sag's nochmal mit Einschränkung, dass man sich natürlich in ein paar Minuten nicht in so eine ganze Lebensgeschichte hineinversetzen kann. Und man da auch vorsichtig sein muss mit Ratschlägen vom Gericht. Aber eigentlich ist glaube ich, der beste Ratschlag, die Wahrheit zu sagen. Einfach die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist in diesem Fall hier, dass du für deinen Vater sprichst. Ja. Mhm. Ist meine Einschätzung, Isabel. Ja, ich bin halt nur ein bisschen unsicher. Glaube ich. Möchtest du vielleicht mit meinem Psychologen darüber noch ein paar Worte reden? Ja, warum nicht? Okay, dann leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 1.36 Uhr und 26 Sekunden, eine kleine Pause. Und 4 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute in einer Woche, nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 29. Mai auf den 30. Mai, gibt es etwas Besonderes hier bei uns, nämlich 4 Stunden Talk an einem Stück. 4 Stunden 1 live Domian von 0 Uhr bis 4 Uhr nachts. Das ist ein Talk-Rekord. Das wird ein Talk-Rekord, das wird ein Talk-Rekord. Marathon. Heute in einer Woche. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt das Thema Ich klage an. Und ich frage euch, wen klagt ihr an? Ich meine das nicht wörtlich, unbedingt vor Gericht, sondern auch moralisch. Dass ihr sagt, dieser Mensch ist schuld an meinem Schicksal. Oder diese Sache ist schuld an meinem Schicksal. Oder vielleicht sogar ein besonderer Umstand. Ich klage das Schicksal an. Dieser besondere Umstand hat dazu geführt, dass mein Leben in eine ganz verzwickte und schreckliche Lage gekommen ist. Das ist das Thema bei uns morgen. Ich klage an und jetzt bin ich verbunden mit Carsten und Carsten ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Carsten. Mein Thema. Ja. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch für deine Sendung. Also eine Dankeschön. Super geniale Sendung. Danke. Ja, also mein Thema ist der Krebs meiner Mutter. Ja. Und zwar, den hat sie jetzt seit einem Jahr. Was für ein Krebs ist das? Es fing an mit Brustkrebs und der Krebs hat Metastasen gebildet. Und ist Knochenkrebs jetzt. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 67. Mhm. Ja. Und mein eigentliches Problem ist, ich gebe ihr so ein bisschen die Schuld daran. Dass sie diese Krankheit hat? Nee, dass es so weit gekommen ist. Weil die Ärzte haben wohl gesagt, also dass da keine großen Heilungschancen mehr bestehen. Mhm. Wieso gibst du ihr die Schuld, dass es so weit gekommen ist? Als es damals rauskam, durch den Arzt jetzt, hat sie danach gesagt, das wusste ich schon. Also das wusste sie schon lange. Mhm. Und naja, auf die Frage dann hinaus, dann, warum sie nicht eher mal was gemacht hat oder beim Arzt war, kam dann nur eine ganz sarkastische Antwort, warum, ich habe doch mein Leben schon gelebt. Das war so ihre Antwort darauf. Mhm. Und seitdem habe ich, sage ich mal, einen tierischen Hals darauf jetzt. Hat sie denn, nachdem das dann diagnostiziert war, hat sie sich denn dann ich sag mal, ordentlich und diszipliniert den Therapien unterzogen. Das ist jetzt alles im Gange. Das schon. Also der Fuß wurde abgenommen. Ja. Es wurde dann halt festgestellt, dass es Knochenkrebs ist mittlerweile, weil es halt schon ziemlich weit fortgeschritten war. Mhm. Gab es Chemotherapien? Ist noch dran, ja. Ist sie dran? Ist noch mit dran, ja. Wie sind denn jetzt im Moment die Chancen? Was konkret sagen die Ärzte? Konkret gesagt werden, sie hat jetzt diesen Monat kriegt sie noch eine, das ist erstmal die letzte. Mhm. Und dann kommen dann nochmal diese ganzen Untersuchungen und da werden die Ärzte dann wohl konkret sagen können, was los ist. Aber das heißt, eine Chance von 50-50? Eher viel weniger. Eher viel weniger. Ja. Aber es besteht noch eine Hoffnung, dass es sich vielleicht also noch regeneriert. Mein Vater hat wohl mal mit dem Hausarzt gesprochen. Mhm. Und der sagte mir wohl eigentlich, dass da also im Grunde genommen keine Heilungschancen mehr bestehen. Jetzt bist du aber eigentlich gar nicht traurig, sondern du bist richtig wütend, weil deine Mutter... Sowohl als auch, ja. Ja klar, ist man ja auch, wäre man normalerweise als Sohn dann ja auch. Weil deine Mutter so nihilistisch drauf ist, so depressiv. Mhm. Weil sie sagt, was soll ich denn noch mit dem Leben? Ich weiß das ja eh, dass ich das habe. Ja, und na gut, dann habe ich halt Krebs und ich werde sterben und euch verlassen. Ist das die Wut, die du hast und warum die so kommt, die Wut so hochkommt? Ja, zum einen das und halt zum anderen, dass es nicht eher erkannt wurde, beziehungsweise dass sie nicht eher gehandelt hat. Mhm. Ja, aber da steckt ja genau das hinter, dass sie mit ihrem Leben abgeschlossen hat. Mhm. Warum ist sie so depressiv? Warum hat sie mit ihrem Leben abgeschlossen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hast du das vorher auch schon bemerkt, dass deine Mutter eigentlich sehr... Also meine Mutter ist eigentlich, ich muss sagen, die kommen aus dem Gastronomiebereich. Mhm. Und meine Mutter war nicht immer ein sehr, ich sag mal, lebenslustiger Mensch. Und Aber da muss sich ja hinter der Fassade, hinter der lebenslustigen Fassade, etwas zusammengebraut haben. Wenn man so einen Satz sagt, ach, das habe ich ja gemerkt, mein Leben ist ja eh gelaufen, ist ja egal. Ne? So, das ist ja die Aussage, die sie gebracht hat. Also meine Mutter ist ein Typ... Da blickst du nicht durch. Das ist, ich weiß nicht, also wenn Freunde kommen oder so, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, oder wenn ich eine Freundin vorstelle, also die hat einen Blick drauf, wenn die dich anguckt, du denkst, die hasst dich. Das ist aber gar nicht so. Im Grunde genommen ist meine Mutter ein herzensguter Mensch. Aber die Fassade von außen, die lässt so von außen keinen an sich ran. Ist der Zorn auch darin begründet, oder die Wut? Dass sie damit ja auch aussagt, es ist mir egal, was du, mein Sohn, empfindest. Und du bist mir auch nicht mehr so wichtig, dass ich am Leben bleiben möchte. Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Es geht mir eigentlich in erster Linie halt darum, dass sie so denkt. Mhm. Dass das so halt ist. Gut, aber dann müsstest du jetzt als Sohn ja nur alles dran setzen, warum denkt die so finster? Mhm. Hast du denn nachdem mit ihr mal darüber versucht zu reden? Kann ich nicht. Geht nicht. Also weder mit meinem Vater noch mit meinen Schwestern. Ich kann mit keinem so aus der Familie darüber reden. Ich block sofort ab, sobald dieses Thema angeschnitten wird. Blockst du ab oder block ich ab? Ach, du blockst ab. Weil ich damit eigentlich, ich werde damit nicht fertig. Meine Schwester, die hat mir, also meine mittlere Schwester, die sagte mir auch schon, ich sollte mich langsam darauf vorbereiten, hat sie mir mal gesagt. Und das kann ich nicht, geht nicht. Also jetzt reden wir aber von was anderem, ne? Du kannst dich nicht vorbereiten, dass deine Mutter eventuell sterben wird. Das auch, ja. Und das sind ja zwei Themen, ne, über die wir reden. Ja. Einmal die Trauer, dass deine Mutter so schwer krank ist. Mhm. Und einmal das Nicht-Verstehen, dass deine Mutter das offensichtlich hat alles so ja auf sich zukommen lassen und ihr das eigentlich egal ist. Genau. Ist es ihr denn jetzt, wo sie so betroffen ist und die Operation hinter sich hat und diese schweren Therapien, ist ihr das immer noch egal? So wie sie es anhört, ja. Also da ist keine Lebenskraft nach dem Motto, ich will aber jetzt und ich werde das schon schaffen und so. Eigentlich nicht mehr. Nein. Mhm. Also sie sagte letztens noch, weil sie kriegt jetzt noch eine Chemo. Mhm. Und sie sagte, also das ist die letzte und egal was kommt, das mache ich nicht nochmal mit. Du hast deine Mutter nie angesprochen, warum sie so finster denkt? Nee. Und den Vater auch nicht gefragt? Mhm. Und die Schwestern auch nicht gefragt? Nee. Bist du der Jüngste? Ich bin der Jüngste, ja. Ja, also das Nesthäkchen. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Hast du denn eine besonders enge Bindung zu deiner Mutter gehabt, immer? Ich habe eigentlich zu meinen Eltern und so habe ich eigentlich eine sehr gute Bindung, das ist klar. Aber dann liegt ja eigentlich es nahe, Carsten, finde ich, dass man als Sohn auch in so einer ernsten Phase, in der ihr euch jetzt befindet, mal, dass du mal das Gespräch suchst. Ja, ich meine, du hast recht, auf jeden Fall, ich weiß das auch. Aber ich allein um deine Mutter zu verstehen, was mit ihr geschieht und geschehen ist, und jetzt hast du noch die Chance dazu, das zu verstehen und von ihr Antworten zu bekommen. Ja. Stell dir mal vor, du versäumst das jetzt und irgendwann bist du vielleicht 35 oder 40 und denkst, ach, hätte ich doch damals bloß mal mit ihr gesprochen. Ja. Vielleicht hätte ich ihr gar nicht mehr wirklich helfen können, aber ich, Carsten, hätte es verstanden. Mhm. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, ist so ein Gespräch für deine Mutter vielleicht auch was ganz Tolles und eine neue Erfahrung. Ich meine, ich bin ja jeden Tag da, ne? Ja. Aber ich komme damit nicht rüber. Ich kriege dann, wenn ich das Thema anschneiden will, ist es bei mir wie so eine Blockade, weißt du? Aber du hast jetzt hier angerufen und du redest ganz normal darüber. Ja, du bist in Anführungsstrichen fremd. Ich weiß, aber das ist ja schon mal ein erster Schritt, dass du das willst, ne? Und dass du vielleicht das auch irgendwann kannst. Mhm. Das ist wohl wahr, aber wie gesagt, ich habe schon versucht, dass ich das Thema anschneide, aber... Ja, wie ist denn die Ehe zwischen deinen Eltern? Die ist eigentlich ganz okay. Mhm. Ja, bis auf das, dass wir halt ziemlich viel Stress haben jetzt und so, ne? Also ja, ich grübel da so über nach, warum deine Mutter mit dem Leben so abgeschlossen hat. Und vermute da eine Tragik oder gar ein Unglück in ihrer Seele. Mhm. Sie hat drei Kinder, sie hat eine gute Ehe, wie du es gerade beschrieben hast, und sie will eigentlich nicht mehr leben. Mhm. Warum? Ich weiß nicht, ich meine, im Grunde genommen, ich weiß es nicht, also vielleicht, ich meine, gut, die Geschäfte gehen vielleicht nicht so gut oder so. Das ist auch kein Grund. Nee, denke ich mal auch nicht. Carsten, du musst mit deiner Mutter reden. Ich glaube, dass du dir das ewig vorwerfen wirst. Ja, ich hab gesagt, als getan. Ja, okay. Aber hinterher kannst du es gar nicht mehr. Mhm. Ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass du dir irgendwann große Vorwürfe machst und sagst, warum habe ich nicht gesprochen, geredet mit ihr? Warum habe ich keine Antworten bekommen? Mhm. Oder sie mir geholt? Und vielleicht, warum habe ich auch meiner Mutter nicht gezeigt, hier, ich bin doch da. Ich bin ja jeden Tag bei ihr. Ja, aber du bist aber ihr seid ja blockiert, da ist ja eine Wand zwischen euch. Ja, sicher. Und vielleicht mehr oder weniger. Solltest du deiner Mutter auch mal sagen, wie traurig du bist, dass sie so schwer krank ist. Mhm. Und wie unendlich traurig du wärst, wenn sie sterben würde. Vielleicht würde ihr das sehr, sehr gut tun und ihr auch Hilfe geben. Vielleicht kriegt sie das ja alles so nicht mit. Vielleicht seid ihr ja wirklich so eine Familie, wie es viele Leute sind, viele Familien sind, wo man so Emotionen gar nicht so Gefühle ausdrücken kann. Im Grunde genommen doch schon, eigentlich doch. Nur halt in dieser Beziehung kann ich es nicht. Also ich verdränge das, und wenn ich dann alleine bin, ja, dann lasse ich meinen Gefühlen, meinen Emotionen freien Lauf. Mhm. Aber in ihrem Beisein, nee, gar nicht. Sprich in ihrem Beisein über deine Gefühle und sprich es jetzt, mach es jetzt so schnell wie möglich. Mhm. Und frage alle Fragen, und wenn es dir noch so ungewöhnlich erscheint, das mit deiner Mutter zu besprechen, frage sie, sprich mit ihr. Mhm. Würde ich dir so sagen. Ich werde es versuchen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Carsten. Okay, ciao. Katja, 24 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, eine schnelle Begrüßung. Hallo, Katja. Hallo, mein Thema ist die momentane Diskussion über die FDP, Kafli und Möllemann. Ja. Und zwar folgendes. Also ich, trotz meines jungen Alters, ich wähle die FDP. Mhm. Was heißt trotz deines jungen Alters? Ja, normalerweise sagt man immer, dass die FDP eigentlich so eine ältere Herrschaftenpartei wäre. Das lass mal nicht Guido Westerwelle hören, da wird er wahrscheinlich sehr böse werden. Ja, also Guido Westerwelle wiederum finde ich sehr gut. Also ich meine, es ist natürlich ein aalglatter PR-Mann, der genau weiß, wie er sich zu inszenieren hat, aber ich finde ihn wirklich sehr gut. Und ich finde auch wirklich, was er sucht, finde ich super. Und Möllemann auf der anderen Seite mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde, der ist einfach laut und der weiß nicht, wann er einfach den Mund halten muss. Und er ist halt oft sehr provokant. Und so war es halt auch die ganze letzte Woche. Mhm. Und auch den Kartli finde ich ganz furchtbar. Aber. Aber. Aber. Was der Möllemann in der letzten Woche gesagt hat, ganz besonders über den Friedmann, fand ich auch sehr, sehr wahr. Also der Friedmann, ich finde wirklich, das ist so ein glatter, gegelter, blasierter, selbstgefälliger, unsympathischer Kerl. Also, wir wollen jetzt keine Leute beleidigen, ne? Das möchte ich auch hier also in meiner Sendung. Nein, aber ich möchte nur sagen, wir können uns kritisch über dieses Thema unterhalten, aber wir wollen jetzt keine Leute beleidigen. Nein, also ich muss mal sagen, also ich finde halt, ich kenne viele Leute, die das so empfinden, die halt sagen, Friedmann ist wirklich einfach nur unglaublich unsympathisch. Und ich möchte dir kurz was Persönliches gegenhalten. Ich kenne den Michel Friedmann ein wenig und kann deine Meinung überhaupt nicht teilen. Es ist ein sehr, sehr, sehr angenehmer und sehr respektabler Mann. Mhm. Also, sage ich dir jetzt. Wirklich sehr, ja. Weil, also ich kann dir natürlich nur sagen, natürlich kenne ich ihn persönlich nicht und einfach nur von der Art, wie er so in seiner Art rüberkommt. Finde ich verständlich, dass viele sagen, er ist sehr unsympathisch. Oder er kommt irgendwie in seiner Art vielleicht etwas unsympathisch rüber. So, nun ist das ja, das sollte man vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen, ein persönlicher Disput zwischen Michel Friedmann und Möllemann. Dahinter steckt ja was viel Wichtigeres. Nämlich die Frage, wie wir Deutschen, die deutschen Staatsbürger, du, ich, die Alten, die Jungen, damit umgehen, was in Israel passiert. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade einen Sendeausfall im WDR-Fernsehen. Aber egal, wir machen weiter. Also die Grundfrage ist ja, dürfen wir uns kommentierend in die Politik Israels einmischen? Ich glaube gar nicht so sehr, dass es jetzt um die Politik Israels geht. Was mich so stört an dem ganzen Punkt ist, über Friedmann kann man streiten, wie man will. Mhm. Was mich einfach nur so stört an der ganzen Sache ist, dass ich das Gefühl habe, auf einmal, dass ich dachte, ich lebe in einem freien demokratischen Land und auf einmal den Eindruck bekomme, ich darf manche Sachen nicht kritisieren in diesem Land, ohne sofort als Antisemit verfehlt zu werden. Und das finde ich jetzt der Punkt, der mich so beunruhigt an dieser ganzen Sache. So, Katja, und da muss ich dir sagen, gebe ich dir völlig recht. Ich finde auch, dass ich als deutscher Staatsbürger das Recht habe, Herrn Sharon zu kritisieren. Ja, genau. Und verbitte mir aufs Schärfste, im gleichen Atemzug dann in eine rechte Ecke gestellt zu werden. Ja, genau. Ne? Ich bin nicht ein Antisemit, genau. Was immer das auch heißen mag. Über diesen Begriff habe ich auch sehr viel nachgedacht in den letzten Wochen. Ich bin nicht antijüdisch, wenn ich Herrn Sharon kritisiere. Ja. Und da gebe ich Herrn Möllmann wirklich auch sehr recht. Aber ich gebe dir nicht recht in der Einschätzung von Michel Friedmann. Aber wir müssen ja auch nicht eine Meinung sein. Nein, aber ich meine, gerade sowas ist natürlich eine völlig persönliche Einschätzung. Ja, absolut. Natürlich kann man jemanden nur schwerlich beurteilen, wenn man ihn nicht persönlich kennt, aber Leute des öffentlichen Lebens kann man halt nur oberflächlich beurteilen. Mir geht es auch nicht darum, wer jetzt recht hat, wie Herr Friedmann persönlich ist oder nicht, sondern es geht mir nur darum, um genau diesen Punkt, was du auch sagst, dieses... Ich darf nicht mich kritisch äußern, ohne sofort als Antisemit verfilmt zu werden. Und ich finde, das darf doch nicht sein. So sehe ich es auch. Und so genau diese gleiche Geschichte mit, natürlich kann man schwerlich die Außen- oder Innenpolitik von Israel beurteilen, wenn man nicht drin ist sozusagen. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass wir keinen Ton gegen Israel sagen dürfen, ohne sofort in die Nazi-Ecke gestellt genau zu werden. So sehe ich finde, das müsste ist ein viel größeres Thema in den deutschen Medien sein, dass das... Katja, die meisten trauen sich da nicht ran. Ich glaube, das ist doch das Schlimme. Ich glaube, dass das, keiner traut sich da ran. Genau, was du gerade gesagt hast, was ich gesagt habe, dass das, ich sage jetzt mal eine fiktionale Zahl. Ich glaube, dass 80-90% der Deutschen genauso denken. Aber die meisten trauen sich das nicht zu sagen. Ja, weil man aufgrund... Nur? Ja, aber Gott sei Dank gibt es jetzt eine Entwicklung. Weil man aufgrund unserer Geschichte immer sofort abgestraft wird, du bist ein Nazi, wenn du das machst, ne? Unverschämt. Ich bin doch kein Nazi, wenn ich Herrn Sharon kritisiere. Ja, aber das Gleiche passiert dem Möllemann doch jetzt auch. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich noch lange halten werden kann mit diesen Äußerungen, die er getätigt hat. Ich denke, das wird über kurz oder lang sein politischer Tod sein. Wenn er halt in dieser scharfen Form kritisch äußert gegen Politik von Sharon oder gegen einen jüdischen Mitbürger, ist das dessen politisches Todesurteil. Und ich finde, das darf doch nicht sein. Und das macht mir wirklich Sorge, dass ich in einem Land lebe, von dem ich immer dachte, dass es völlig frei ist und dass gerade Meinungsäußerung ganz unbeschränkt ist, dass ich jetzt erlebe, dass ich manche Sachen nicht sagen darf. Ich glaube, das ist jetzt meine Hoffnung, dass diese politische Tabukruste, sage ich mal, dass die allmählich aufbricht. Ich bin damit ja aufgewachsen in den letzten Jahrzehnten, dass man das überhaupt nicht durfte. Aber ich sage mal die Prognose, in den nächsten Jahren oder in den nächsten 10 Jahren wird man auch normal damit umgehen. Und man wird die israelische Regierung genauso normal, hoffe ich, bewerten dürfen wie die französische, wie die amerikanische oder die russische. Ich hoffe das sehr. Ich hoffe das auch, aber ich muss wirklich sagen, so wie die Diskussion in Deutschland jetzt die ganze Woche gelaufen ist, hat mir das sehr die Hoffnung darauf genommen. Das hat mich schon sehr desillusioniert, wie wenig man kritisch sein darf. Es ist ja auch immer schon so absurd, dass man, wenn man eine Kritik äußert, auch immer noch 10-mal unterstreichen muss, dass man im Prinzip natürlich für den Staat Israel ist und auch ein Judenfreund ist. Und so. Natürlich ist man das. Aber wenn ich die Regierung Frankreichs kritisiere, bin ich auch nicht für die Abschaffung des französischen Staates. Ja. Ich bin ein großer Freund des jüdischen Volkes und finde es gut, dass die Juden ihren Staat haben, dass die Israelis ihren Staat haben. Aber es soll alles unter den Bedingungen ablaufen, die wir in der westlichen zivilisierten Welt halt für richtig erachten. Ja, ja? Genau, das sehe ich so. Gut, eine engagierte junge Frau, Katja 24, zu einem politischen Thema. Ich danke für deinen Anruf. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Katja. Schöne Nacht noch. Tschüss. Was meint ihr, was ich mich über diesen Kabelbetreiber Isch hier in Nordrhein-Westfalen schon geärgert habe? Im Moment sind wir nicht zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr uns noch hören könnt. Wie oft sitze ich abends vor dem Fernseher und will mir irgendein Programm angucken, dann ist alles weg. Und die Firma Isch ist dann wieder irgendwie am rumlaborieren. Bärbel, 38 Jahre alt. Hallo. Ach, Bärbel hat auch schon aufgelegt. Dann, Bärbel arbeitet bestimmt bei Isch und hat jetzt vor Zorn aufgelegt. Stefan, 18 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Stefan, um was geht's? Ja, und zwar habe ich folgendes Problem. Ich bin computersüchtig. Was heißt das genau? Also sprich spielsüchtig am Computer. Das heißt, ich verbringe mehrere Stunden am Tag, also das heißt übelst über die Hälfte am Tag nur am Computer. Über die Hälfte des Tages sitzt du am Computer? Ja, so fast. Also ich komme so um 8 Uhr von der Arbeit und um 19 Uhr sitze ich dann am Rechner oder an der Spielekonsole und spiele dann bis 2, 3, 4 Uhr morgens durch. Das heißt, du hast gerade auch schon ein paar Stunden Spiel hinter dir? Ja, so ein paar. Ja, der Rechner läuft noch, der ist also noch an. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Lagerist. Lagerist. Und was sind das so für Spiele, die du spielst? Das sind meistens Strategiespiele, Autorennen und ähnliches. Mhm. Ja. Das heißt ja, dass du eigentlich ein recht einsames Leben führst. Tagsüber gehst du arbeiten und abends sitzt du vor dem Kasten. Ja. Hast du keine Freunde? Ich habe schon Freunde, aber das ist nur bei diesen sogenannten LAN-Partys, Netzwerk-Partys. Was für Partys? LAN-Partys. Was ist das? Da werden die Rechner mit so Freunden genommen und dann kann man die zusammenstecken und dann werden die Spiele gegeneinander gespielt. So, und das spielen wir dann das ganze Wochenende durch. Das fängt am Freitagabend an und dann Sonntagabend wieder auf. Gut, aber da redet ihr auch nicht viel miteinander, sondern sitzt auch vor der Glotze wieder. Ja, so sitzen wir dann halt vor dem PC und dann spielen wir uns ein. Ja, genau, das geht das ganze Wochenende durch. Und also nochmal die Frage, Freunde hast du wenige? Wenige, ja. Mit denen du dich einfach mal so triffst und mal ein Bier trinkst oder so? Ja, das gar nicht. Also gar nicht. Ich bin meistens nur zu Hause. Wann warst du das letzte Mal so alleine abends oder mit Freunden in der Kneipe, in der Disco? Oh, war ich das schon ganz lange her. Ganz lange? Das ist schon ganz, ganz lange her. Aha. Das letzte Mal, glaube ich, sogar mit meiner Freundin, das ist schon 2 Jahre her. 2 Jahre keine Freundin gehabt? Nee, 2 Jahre keine Freundin gehabt. Aber ist das nicht irgendwie so eine Lust auch, mal wieder ein Mädchen kennenzulernen? Und ja, ich weiß nicht. Also wenn ich nach Hause komme und sitze dann vorm Rechner und denke, ah, machst du ein kurzes Spiel, also ich krieg da nichts mehr mit. Also die Zeit, die rennt, was ob ich weiß nicht. Ich denke manchmal, ich sitze so 10 Minuten da und dann haben wir doch schon dann wieder 2, 3 Uhr morgens oder so und dann merkt man, ich sitze schon 6, 7 Stunden da. Also du realisierst ja gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Nun bin ich da nicht so ganz informiert, ob man das irgendwie umsonst kriegt, ob man sich das runterladen kann oder ob man das sich kaufen muss. Kostet das viel Geld, diese ganzen Spiele? Das kostet eine Stange Geld. Also im Monat kann man sagen, gebe ich knapp 350 Euro für Spiele aus. 350 Euro für Spiele? Ja, so im Schnitt. Also es kann ein bisschen mehr sein, kann ein bisschen weniger sein, aber meistens bleibt es in dem Rahmen. Das heißt, ein Großteil deines Geldes, so viel wirst du als Lagerist nicht verdienen, geht dafür drauf? Das geht dafür drauf, ja. Du lebst noch bei deinen Eltern? Ich lebe noch bei meinen Eltern. Und ich brauche keine Miete zu bezahlen, von daher geht das noch. So, und jetzt ist das mittlerweile ein richtiges Problem und man kann das Wort Sucht durchaus gebrauchen, ne? Ja, das kann man schon gebrauchen, ja. Möchte ich mal auch behaupten, weil konkret, ich merke das ja selber, aber ich komme von der blöden Kiste einfach nur nicht weg. Ich hatte mal so einen ähnlichen Fall hier in der Sendung. Da hat mir die betroffene Frau, war das, die hat mir erzählt, ich wurde nicht mehr Herr über mich selbst. Ich habe alles ausprobiert und ich bin immer wieder rückfällig geworden. Ja. Bis ich den Kasten aus der Wohnung verbannt habe. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Aber ich habe schon abgebaut, den PC, aber irgendwie, ich weiß nicht, da kommen ja noch die Tränen fast. Und dann aber ich glaube, irgendwann hilft nur die Radikalmethode. Und vielleicht wäre das sowas. Ja, das sagt mir also ein Kumpel von mir, der hat Rechner und so, der sagt mir das auch. Denn das ist ja ein trostloses Leben, was du führst. Ja, eigentlich wirklich schon. Im Prinzip müsstest du ja auch mal eine Freundin haben. Ne? Man hat ja auch seine erotischen Bedürfnisse, seine Zärtlichkeitsbedürfnisse und so weiter. Muss ich dir nicht erzählen. Naja, klar. So, und es ist ja auch schon mal ganz gut, wenn man sich mit Leuten unterhält und mal Freundschaften vielleicht wieder aufbaut oder sogar neue findet. Naja. Wenn du die kleinen Schritte nicht schaffst, indem du sagst, also heute Abend bleibt das Ding aus, also meinetwegen nur jeden zweiten Abend spielen, wäre ja auch mal eine Möglichkeit, dich so heranzutasten. Naja, klar. Wenn das nicht klappt, dann würde ich auch ganz hart gegen mich selbst sein, an deiner Stelle. Und sagen, weg mit dem Ding. Ja. Bring es irgendwo hin zu einem Freund, der soll es unterstellen und holst es in einem halben Jahr wieder. Na, das wäre die einzige Möglichkeit, glaube ich, ne? Ich glaube auch. Ja. Stefan, wir müssen Schluss machen. Ja, alles klar. Schönen alles Abend. Toll, toll, toll. Tschüss. Alles klar, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Kerstin Klinger. Und morgen sind wir mit einer Themennacht hier bei euch. Und das Thema heißt, ich klage an. Wen würdet ihr anklagen? Wem macht ihr Vorwürfe? Ab 0 Uhr könnt ihr uns schon erreichen. Und um 1 sind wir da. Radio ist live wieder Fernsehen. Tschüss.